Teil 2. Du hörst nun einen Text. Du hörst den Text einmal. Dazu löse 5 Aufgaben. Wähle bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du besuchst das Schokoladenmuseum und nimmst an einem Museumsfamilienprogramm teil. Vor Beginn des Programms gibt es noch einige Informationen. Ich darf euch, liebe Jungen und Mädchen, und Sie, liebe Eltern, im süßesten Museum Kölns begrüßen, im Schokolademuseum. Im Rahmen der Sonderausstellung Tropen, Wald, Schokolade hat das Schokolademuseum ein buntes Programm für Erwachsene, Kinder und Familien zusammengestellt. Ich hoffe, die Erwachsenen haben nichts dagegen, wenn ich mich hauptsächlich an die Kinder wende und daher alle duze. Wie wird also unser heutiger Vormittag für Kinder und Erwachsene aussehen? Zu Beginn haben wir eine kurze Führung für alle durch die Ausstellung des Schokoladenmuseums und der Schokoladenfabrik geplant. Dabei erfahrt ihr, wie Schokolade entsteht. Von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel Schokolade. Danach durchlaufen wir die verschiedenen Stationen im Haus. An jeder Station werden zahlreiche spannende und unterhaltsame Aktionen angeboten. Die erste Station steht ganz im Zeichen des Themas tropischer Regenwald. Der tropische Regenwald dient den Menschen schon seit Jahrtausenden als Apotheke. Viele tropische Pflanzen werden bis heute zur Herstellung von Medikamenten genutzt. Dabei spielt natürlich auch der Kakao eine große Rolle. Ihr werdet einige wichtige tropische Medizinpflanzen kennenlernen und etwas über deren Wirkung erfahren. Den Höhepunkt dieser Station bildet die Herstellung einer eigenen Wundercreme aus Kakaobutter, die ihr mitnehmen und, wenn mal nötig, gegen kleinere Hautverletzungen verwenden könnt. In einer kleineren Zwischenstation berichtet Frau Kerstin Klever von der Tropenwaldstiftung Oro Verde über ein Regenwald-Schutzprojekt. Danach wollen wir die wichtigsten Zutaten der Schokolade sowie verschiedene exotische Gewürze kennenlernen. An der nächsten Station unternehmen wir gemeinsam eine Zeitreise in die sagenhafte und geheimnisvolle Welt der Maya. Wie vielleicht einige von euch schon wissen, bauten die Maya bereits vor über 1000 Jahren große Städte im tropischen Regenwald Mittelamerikas. Ihr erfahrt, welche besondere Bedeutung Kakaobohnen bei den Maya hatten und wie diese ihre Schokolade zubereitet und getrunken haben. Anschließend dürft ihr euch eine eigene Trinkschokolade zubereiten, wie sie früher in Mittelamerika getrunken wurde. Als Abschluss könnt ihr zwischen 2 Workshops wählen. Ihr könnt in die Rolle des Maître Chocolatier schlüpfen und verschiedene Leckereien aus Schokolade herstellen, die ihr mit nach Hause nehmen oder gleich hier essen könnt. Oder ihr entscheidet euch für die lustigen Mal- und Bastelaktionen. Wer möchte, kann sich sogar ein Tiergesicht schminken lassen. Parallel zu den Kinderworkshops können die Erwachsenen im Schokoladensalon verschiedene Schokoladensorten probieren. Dabei wird es auch um die Frage gehen, wie man Schokolade richtig genießt. Denn Schokolade hat viele Freunde. Welcher Wein passt besonders gut zu welcher Schokolade? Welche Geschmackserlebnisse bietet Schokolade, wenn sie mit Kaffee, Bier, Whisky oder anderen alkoholischen Getränken genossen wird? Wir erwarten Sie also, liebe Eltern und Großeltern, zu einem kulinarischen Abschluss im Schokoladensalon.